Warum sollte ich mich privat versichern, wenn ich die Möglichkeit habe, aus der gesetzlichen zu wechseln? Man muss sich eins vorstellen, in der gesetzlichen habe ich ein Leistungspaket. Das ist ganz fest geschnürt, da kann ich nichts dran rütteln. Also das heißt, meine Leistungen sind fest und je nachdem, wie viel ich verdiene, steigt mein Beitrag. Aber die Leistungen wachsen überhaupt nicht mit. In der privaten Krankenversicherung dagegen habe ich einen Grundtarif, möchte ich ihn mal bezeichnen. Und ich kann hier so viele Zusatzbausteine an- und abwählen, Krankentagegeld mit einschließen, Krankenhaustagegeld mit einschließen. Also ich bin hier ganz individuell. Ich habe hier so viele Möglichkeiten, um den Schutz für mich ganz individuell zu gestalten und den besten Schutz für mich zu finden.